Also ich muss es kurz kommentieren. Solche Meldungen sind natürlich das, was wahrscheinlich die meisten Leute dran zweifeln lässt, ob es wirklich keine krankmachenden Viren gibt. Weil jetzt wollen die ja beweisen, dass sie im Labor entfleucht sind oder hergestellt wurden. Ich bleibe trotzdem dabei, auch wenn es schwerfällt. Es ist natürlich dann schwer zu sagen, was machen die da? Ja, glauben die jetzt alle an die Virentheorie? Was ist mit diesen Überläufern? Es ist ja schwer vorstellbar, dass das alles Teil des Spiels ist und dass die jetzt alle nur um die Virustheorie aufrechtzuerhalten, hier uns verarschen und sagen, wer ist entfleucht. Ich weiß, es ist, ja, es bringt einem ins Wanken, aber ich habe einfach noch keinen überzeugenden Beweis gesehen für krankmachende Viren. Wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass die in den Labors quasi die Tests entwickeln und quasi am Computer den Virus zeichnen, der dann in die Datenbanken gegeben wird. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht das, was sie da berichten, oder wer weiß es schon. Weil die sagen ja, der muss ja irgendwo ausgesetzt werden, der Virus. Aber das ist auch so unwahrscheinlich, dass man ein Virus irgendwo reinsetzt, einfach auf den Markt und flutsch, verbreitet der sich auf der ganzen Welt. Wenn das so wäre, dann würde ständig würden irgendwelche Seuchen um die ganze Welt reisen, ja. Auch gerade weil ja alle Länder miteinander verbunden sind. Das ist, die ganze Theorie, das ist Hollywood, ja. Hollywood. Also, ich kann allerdings jeden verstehen, der solche Meldungen sieht und sagt, na, komm, das kann ja wohl nicht sein, dass es keine Viren gibt, keine krank machen. Es war auch für mich deswegen am Anfang ein sehr schweres Thema, weil es so schwer vorstellbar ist und der Dr. Lanker mir leider nicht antworten wollte, was seine Biowaffen sind, was ich ihm bis ans Ende seiner Tage übel nehmen werde. Aber so sind sie halt, die verrückten Wissenschaftler, die irgendwas rausfinden. Aber auch zusammen mit dem, was der Andrew Kaufman erzählt, ja, dass es eben zum Beispiel Exosomen sein könnten. Und wenn die Koch'schen Postulate noch nicht mal eingehalten werden, ja, und das wäre total einfach, das zu machen, und sie machen es nicht, dann gibt es den Virus halt nicht. Aber die große Frage, spielen die jetzt alle mit? Ja, spielt ein Bannon, Steve Bannon, auch einfach auf der Bühne eine Rolle? Dem ist es locker zuzutrauen. Oder glaubt er jetzt das selber auch? Ich weiß es nicht. Es ist absolut faszinierend, Leute. Es ist absolut faszinierend, diese ganzen Nachrichten zu verfolgen. Und niemand hat je einen Beweis gesehen. Also das faszinierendste Thema, also noch faszinierender als Klimawandel, wobei das auch schon ziemlich cool ist. Ja. 0,04% Gas für die Erwärmung der Erde. Ich meine, das ist fast genauso doof. Ich weiß nicht, was ich doofer finden soll. Also eigentlich dümmer ist die Global Warming Theorie, die ist also einfacher zu widerlegen. Das mit dem Virus ist schwieriger zu verstehen, würde ich sagen. Oder auch zu glauben. Aber die Auswirkungen, wie wir jetzt sehen, der Corona-Lüge sind noch viel, viel krasser. Wenn so ein paar verschrottete Windmühlen und Sonnenkollektoren sind irgendwie mittelfristig zu verkraften. Aber die neue Normalität mit der totalen Sklaverei ist nicht mehr zu verkraften. Also wir sind jetzt ja bereits Sklaven. Wir dürfen das Haus nur auf Genehmigung der Herrscher verlassen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ne? Absoluter Wahnsinn. Habe ich an dieser Stelle schon mal erwähnt, dass einige der Mächtigen aufgehängt gehören? Es war eh schon, ich war schon, sowieso schon im ZDF mit dieser Aussage. Da kann ich das ruhig mal wiederholen. Hier geht es um Millionen von Menschenleben. Also wenn irgendjemand wegen irgendwas gehängt werden sollte, dann die dafür verantwortlich sind.